Wenn es darum ging, in Deutschland Gehör zu finden, dann waren auch Theologen gefragt, die das christliche Gewissen verkörperten. Zu ihnen gehörte Paul Tillich, der in seiner Ansprache am 23. Dezember 1942 die Weihnachtsbotschaft und die Schrecken des Zweiten Weltkriegs miteinander verband. Tillich, der den religiösen Sozialisten angehörte, war 1933 aus dem Staatsdienst entlassen worden und in die Vereinigten Staaten emigriert, wo er über CBS und die Stimme Amerikas regelmäßig zu den deutschen Hörern sprach. 1962 erhielt er als einer der einflussreichsten Theologen des 20. Jahrhunderts den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Die Anbetung des Führers, die Verehrung der Macht, die Verherrlichung der Nation. Vergleicht an diesem Weihnachtsabend diese schwelenden, zerstörenden und verlöschenden Lichter mit dem Licht, das in der Weihnachtsnacht erschienen ist. Versteht den Gegensatz dieses Lichtes zu dem, was heute am höchsten gepriesen wird. Vergleicht die gotterfüllte Ohnmacht dieses Kindes mit der gottverlassenen Macht, die euch knechtet und die Welt mit euch in Trümmer legt. Vergleicht die Liebe dessen, der sein Leben zwischen Krippe und Kreuz verbrachte, mit der nationalen Selbstverherrlichung, die euren Kindern gepredigt wird. Vergleicht die innere Majestät dessen, der Weihnachten noch in der Krippe liegt und bald vor Herodes und Pilatus stehen wird, mit dem Herodes und dem Pilatus, die heute die Unschuldigen töten. Und ihr werdet wissen, wo das Licht leuchtet in der deutschen Finsternis dieses Jahres. Auch die Redakteure der Stimme Amerikas wussten, wie gefährlich es war, in Deutschland die Ansprachen von Paul Tillich oder die Grüße von Kriegsgefangenen zu hören. Deshalb forderten sie am Ende ihrer Sendung ihre deutschen Hörer auf, eine andere, unverdächtige Frequenz einzustellen, damit kein nationalsozialistischer Blockwart nur durch das Einschalten des Geräts feststellen konnte, ob ein verbotener ausländischer Sender angehört worden war. Seien Sie vorsichtig! Vergessen Sie nicht, auf eine andere Welle umzuschalten. Auf Wiederhören. Hier spricht New York. Hier sprechen die Vereinigten Staaten von Amerika. Sie hörten soeben, wie jeden Tag um diese Zeit, die Stimme aus Amerika, The Voice of America, in deutscher Sprache. Sie bringt Ihnen die letzten Nachrichten, gute oder schlechte, wie sie von unserer freien Presse und unserem freien Rundfunk gemeldet werden. Schalten Sie morgen um diese Stunde wieder ein. Hören Sie wieder die Stimme aus Amerika und fordern Sie Ihre Freunde auf, mitzuhören. Wer bereit war, den Gefahren des verbotenen Rundfunkempfangs zu trotzen, der erfuhr, was in Deutschland nicht berichtet werden durfte. So zum Beispiel, wie sich der amerikanische Vizepräsident Wallace die neue Demokratie für die Zeit nach Hitler vorstellte. Unter neuer Demokratie verstehe ich nicht die angloamerikanische Weltherrschaft. Die neue Demokratie bekennt sich zu dem Grundsatz, dass die demokratischen Rechte und Freiheiten allen Völkern zugutekommen. Die neue Demokratie hat ein unzerstörbares Vertrauen in die Chinesen, die Russen, die Völker aller lateinamerikanischen Republiken, in aller Bürger der Vereinten Nationen. Die neue Demokratie bekennt sich zur Toleranz gegenüber allen Menschen, mit Ausnahme derer, die mit der Waffe in der Hand die Demokratie vernichten wollen. Zu den bekannten deutschen Autoren, die Texte für das Programm der Stimme Amerikas beisteuerten, gehörte auch Bertolt Brecht. Er hatte sich allerdings seine Skepsis gegenüber dem American Way of Life bewahrt. Mit der amerikanischen Art zu leben mochte er sich nicht anfreunden. Trotzdem versuchte er in dem Land Fuß zu fassen und sogar für Hollywood Filmdrehbücher zu schreiben. Brecht hatte in der Weimarer Republik als Theaterautor große Erfolge gefeiert, aber die Aufführungen seiner Stücke waren immer wieder von Nationalsozialisten gestört worden.